Слава Богу, братья и сестры, за очередную возможность, которую всем нам предоставил Бог. Für das wiederholte Mal oder Möglichkeit, welche Gott uns bereitet hat. Мы с вами в пятницу имеем такую возможность, когда можем обращаться в кругу близко знающих Бога к Его Слову. Wir haben am Freitag die Möglichkeit, indem wir uns zu dem engen Kreis der Menschen wenden, die Gott kennen. Я думаю, что каждому из нас это не секрет, и абсолютно ясно, что у всех у нас есть эталон, с помощью которого мы можем измерить любое заявление. Wir wissen, das ist kein Geheimnis, dass wir alle die Möglichkeit haben, ein Recht dazu zu sagen, irgendeine Anweisung oder irgendeinen... Тот, кто знаком с технологическим процессом в каких-то производствах, в машиностроении, например. Wir haben die Möglichkeit, um einen Widerspruch zu geben, wenn jemand sich auskennt in der Produktion von Autos und in deren Reparaturen. И как можно выявить, что вот эта произведенная шестерня, она является той, которой надо, она не бракованная. Und wie kann man herausstellen, dass dieses Werkstück, welches produziert worden ist, das richtige ist und nicht einen Fehler hat? Есть эталонный образец. Es gibt ein Muster, в котором соблюдены все тонкие параметры и даже поверхность обработки. In dem alle kleinsten Parameter oder Details und auch die Oberflächenbearbeitung verzeichnet sind. И когда с конвейера берут шестерню и сверяют с эталонной, und wenn man von dem Laufband oder Fließband dann das Werkstück nimmt und es mit dem Muster vergleicht, и она по каким-то параметрам отличается от эталона, und das unterscheidet sich in einigen Parametern von dem Muster, то тогда можно смело сказать, это брак. Dann kann man ganz frei heraus sagen, das ist eine Fehlproduktion. Мы с вами слышим очень много разных теологических выводов, ссылающихся на Священное Писание. Wir hören oftmals verschiedene theologische Erklärungen, welche aus der Heiligen Schrift entnommen sind. Можно услышать много очень разных заявлений, которые относятся к Господу. Man kann verschiedene Zurufe hören, welche zu dem Herrn oder zu seiner Adresse gesagt werden. Есть даже очень много форм, с помощью которых люди выражают свое поклонение Богу. Es gibt sogar sehr viele Formen, mit Hilfe dessen die Menschen ihre Anbetung dem Herrn kundtun. Но воистину богобоязненный человек. Aber ein wahrhaftig gottesfürchtiger Mensch. Он желает не просто поклоняться. Er möchte nicht nur Gott anbeten. Он желает не просто иметь какое-то представление о Боге. Er möchte nicht nur irgendeine Vorstellung von Gott haben. Он хочет поклоняться в духе и истине. Er möchte in Geist und in Wahrheit anbeten. И хочет иметь истинное познание о Боге. Und er möchte eine wahrhaftige Erkenntnis Gottes. И для того, чтобы мы не заблудились. Und damit wir hier uns nicht verirren. Нам с вами всем Бог даровал эталон. Hat Gott uns alle solch ein Muster gegeben oder ein Vorbild gegeben. И этим эталоном является Священное Писание. Und dieses Muster ist das die Heilige Schrift, das Wort Gottes. С помощью Писания. Mit Hilfe der Schrift. Мы можем измерить или выявить абсолютно любое заявление. Können wir jede Eingebung, alles, was überhaupt zu machen ist, können wir damit messen. И если оно противоречит Писанию, мы смело говорим, в этом нет истины. Und wenn das der Heiligen Schrift widerspricht, können wir darin wahrhaftig sagen, darin ist keine Wahrheit. Для нас прежде всего это слово. Für uns zuallererst ist das Wort. Оно непогрешимо. Das ist unwankelbar. Оно богодухновенно. Es ist von Gott eingegeben. И это то, что мы имеем в наших руках. Und das ist das, was wir in unseren Händen haben. Слава Богу. Preis sei dem Herrn. Мы с вами отметили в ту пятницу, когда начали рассуждать. Wir haben am letzten Freitag bemerkt, als wir mit der Unterhaltung begonnen hatten, что есть целый ряд теологических ошибок или неправильно поставленных акцентов. Dass es eine ganze Reihe von theologischen Fehlern oder falsch gesetzte Akzente gibt. В том, что отражает отчасти харизматическое движение. Das, was zum Teil auch die charismatische Bewegung widerspiegelt. Я хочу сегодня вместе с вами продолжить об этом говорить. Und ich möchte heute fortfahren, darüber zu sprechen. Я хочу чуть ниже, позже я приведу еще отдельные места из Священного Писания. Etwas später möchte ich noch einzelne Stellen der Heiligen Schrift aufführen. Из которых люди делают абсолютно перевернутый вывод. Von welchen die Menschen einen komplett falschen Sinn herableiten. И они ошибаются. Und sie haben darin ihren Fehler. И я на данный момент не выступаю критиком. Und ich zur gegebenen Zeit sage mich nicht von Kritikern oder von Kritiken ab. Я просто предлагаю всем нам. Ich möchte uns allen anbieten. Здраво посмотреть в Писание. Gesund und mit gesundem Verstand auf die Schrift zu schauen. И каждому самостоятельно сделать вывод. Und jedem selbstständig seinen Entschluss daraus zu ziehen. По Писанию это или нет? Ist es nach der Schrift oder nicht? Итак, я напомню один только момент из нашей пятницы. Und so erinnere ich nur einen Moment aus dem damaligen Freitag. Очень часто представители харизматической церкви приводят тексты из Писания, где сказано. Sehr oft führen die Vorsteher der charismatischen Gemeinde Schriftstellen und sagen. Если чего попросите с верою во имя Мое, то будет вам. Wenn ihr etwas im Glauben in meinem Namen bitten werdet, so wird es euch geschehen. То получите. Das bekommt ihr. Что делают представители вот этого харизматического движения? Was machen die Vorsteher dieser charismatischen Bewegung? Они ставят свой акцент. Sie setzen ihren Akzent oder ihre Betonung на слово получите. Auf das Wort ihr bekommt es. И они, по сути дела, говорят, und sie sagen dann in dieser Hinsicht, Бог сказал слово, Gott hat ein Wort gesprochen, и этим словом он сам себя связал. Und mit diesem Wort hat sich selbst gebunden. Это что-то наподобие того, как вы сказали своему другу, завтра я к шести приду. Das ist etwa das gleiche, wie wenn ihr zu eurem Freund sagt, morgen komme ich 6 Uhr zu dir. И если вы не пришли, und wenn ihr nicht gekommen seid, то вы обманщик. Dann seid ihr Lügner. Но по отношению к человеку в этом нет ничего странного. Aber in Bezug auf den Menschen ist hier nichts Sonderbares. Но если обманщиком выступит всемогущий Бог, aber wenn der allmächtige Gott als Lügner dargestellt wird, это невозможно. Ist das unmöglich. Отсюда вывод. Von hier geht heraus, он сказал, sagt, что получите, dass ihr es bekommt. Он не обманщик, ist kein Betrüger, а потому что я точно получу, weil ich es ganz genau bekomme. И в этом есть ошибка. Und darin liegt ein Fehler. Знаете почему? Wisst ihr warum? Потому что получу, оно выглядит, как будто Бог у человека на побегушках. Weil das Bekommen so darstellt, als Gott dem Menschen nachläuft. Выглядит так, что ни Бог не посылает милость человеку. Es sieht so aus, dass nicht Gott die Barmherzigkeit oder die Gnade den Menschen heruntersendet. А человек у Бога законно берет то, что, быть может, тот и не хочет. Sondern der Mensch nimmt sich frech das, was der andere wahrscheinlich gar nicht geben möchte. Но акцент в этом тексте, который я сейчас привел, aber die Betonung in diesem Text, welchen ich jetzt gebracht habe, правильно нужно ставить не на слово «получите», muss man richtig nicht auf das Wort «bekommen» stellen, а на слово «попросите», sondern auf das Wort «ihr bittet». Если попросите, wenn ihr bittet, а попросите, und das Beten, это всегда выглядит так, когда вы к начальнику пишете заявление. Das sieht genauso aus, wenn ihr dem Vorsteher oder dem Vorstand einen Antrag macht. Прошу вас представить мне 2 дня там за свой счет или как. Ich bitte euch 2 Tage mir für meine Zeit freizustellen. И не правда ли всегда за начальником остается право сказать «не получишь»? Und nicht wahr, das Recht steht hinter dem Chef, dass ihr es nicht bekommt. Но если вы ставите акцент в другом месте на слово «получите», aber wenn ihr den Akzent auf das Wort «bekommen» stellt, also an dem falschen Platz, то тогда вы не проситель. Dann seid ihr nicht der bittet. А вы тогда тот, кто раздает распоряжение. Sondern ihr seid es der die Befehle verteilt. По сути дела выглядит, значит так, завтра в 3:00, чтобы вот этот вопрос был решен. Und das sieht dann so aus, morgen 3 Uhr, Punkt 3 Uhr muss diese Frage schon geklärt sein. Вы можете, может быть, вы не очень близко знакомы, но это один из акцентов, на который ставят представители харизматического учения. Vielleicht seid ihr damit nicht sehr bekannt geworden, aber das ist eines der Akzente, welche die Vorstände der charismatischen Bewegungen ihre Akzente stellen. Тот же самый стих, но неправильный акцент. Derselbe Vers, aber die falsche Betonung. Истина состоит в том, что Бог, которому мы служим, он никому из нас с вами ничего не должен. Und die Wahrheit besteht darin, dass Gott, dem wir dienen, keinem von uns etwas verpflichtet ist. Он никому из нас не является должником. Er ist für keinen von uns ein Schuldner. Он никому ничем не обязан. Er ist keinem etwas schuldig, dass er es tun muss. Он абсолютно суверенная личность. Er ist eine komplett souveräne Person. Но она никому из перстных, тем более от земли, ничем не обязана. Aber sie ist vor allem den irdischen Menschen nichts verpflichtet. Что может перстный от земли? Was kann der Vergängliche von der Erde? Он может с полной верой. Er kann im vollen Glauben. Стать на колени. Auf die Knie stellen. И сказать: я умоляю тебя. Und sagen: ich bitte dich. Я прошу тебя. Ich erbete bei dir. Приди в мою жизнь. Komme in mein Leben. Войди в мою ситуацию. Geh in meine Situation hinein. Пролей милость на мое обстоятельство. Fließe deine Gnade über meine Zustände aus. И тогда человек за Господом оставляет право. Ты, Господи, можешь и по-другому. Und dann stellt auch der Mensch das Recht dem Herrn dar. Du kannst auch anders handeln. Я прошу. Ich bitte dich. И я надеюсь, что получу. Und ich hoffe, dass ich es auch bekomme. Тогда один и тот же стих, но неправильно поставленный акцент в корне меняет все. Dann ist ein und derselbe Vers, aber in der falschen Betonung wird er im Grundsatz alles verändern. Я напомнил то, о чем мы рассуждали в ту пятницу. Ich habe daran erinnert, worüber uns wir letzten Freitag unterhalten haben. Сейчас мы обратимся еще к одному тексту, который тоже употребляют представители харизматического движения. Jetzt wollen wir uns zu einem Text begeben, welche auch die Vorsteher der charismatischen Gemeinden nennen. Это Евангелие от Луки, 10 глава, стих 19. Das ist Evangelium Lukas, Kapitel 10, Vers 19. 10:19. 10, Vers 19. Вот даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Seht, ich gebe euch Macht zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Все даю вам власть. Ich gebe euch Macht. Представители харизматического движения, die Vorsteher der charismatischen Bewegung, они говорят, нас Бог наделил властью. Sie sagen, Gott gab uns Macht. И эта власть дает нам теперь право. Und diese Macht gibt uns jetzt das Recht. Наступать на змеи, скорпиона, в силу вражью. Auf Schlangen, Skorpione und die Gewalt des Feindes sich zu stellen. И люди сами себе присвоивают право власти на все ситуации. Und die Menschen geben sich selbst das Recht, Macht zu haben über alle Gewalten. А еще когда из-за кафедры проповедник раздувает это в сердце человека. Vor allem wenn von der Kanzel aus der Prediger das in den Herzen der Menschen das alles aufbläst. И когда он ему говорит: ты имеешь власть. Und wenn er dann sagt: du hast die Macht. Над финансами. Über die Finanzen. Над болезнями. Über die Krankheiten. Ты имеешь власть. Du hast Macht. Об этом Бог тебе сказал. Davon sprach Gott zu dir. И если ты сейчас с финансами имеешь проблемы, und wenn du jetzt finanzielle Probleme то hast, ты не пользуешься властью, которую dann, дал тебе Бог. Dann gebrauchst du die Macht nicht, welche Gott dir übergeben ты, hat. Если ты все еще болеешь, wenn du immer noch krank bist, то ты не пользуешься властью, которую дал тебе Бог. Dann gebrauchst du nicht die Macht, welche Gott dir gab. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit steht darin, что Бог никогда, dass Gott niemals свою власть, seine Macht, свою всемогущую власть, seine allmächtige Macht, никогда и не передавал человеку, hat er den Menschen noch gar nicht übergeben. Послушайте, братья мои и сестры, hört bitte, meine Brüder und Schwestern, вам даже директор предприятия, где мы работаем, euch wird sogar der Direktor des Unternehmens, in dem ihr arbeitet, он даже нам всю власть не дает, правда? Nicht mal der gibt uns die ganze Macht, nicht wahr? Если бы он отдал всю власть, wenn er die ganze Macht abgeben würde, я не думаю, что без опыта вы бы сразу справились правильно управлять. Dann denke ich nicht, dass ihr ohne Erfahrung sofort die ganze Arbeit schaffen würdet, um das alles richtig zu lenken. Что делает Бог? Was tut Gott? Так это кратковременно. Das ist kurzzeitig. По своему собственному усмотрению. Nach seinem und nach seinem Willen, nach seiner Vorhersehung. Иногда наделяет человека властью. Gibt er manchmal dem Menschen oder gibt die Macht dem Menschen, но при том условии, aber nur bei der Bedienung, что человек делает не то, что пришло ему на сердце, dass der Mensch nicht das tut, was auf sein Herz gekommen ist, а то, что поручил ему святой и всемогущий Бог, sondern was ihm der große und allmächtige Gott befohlen hat. И если Бог, und wenn Gott, говорит человеку, zu Menschen spricht, пойди, geh hin, возложи руки на больного. Lege die Hände auf den Kranken. И он будет здоров. Und er wird gesund sein. Человек, проявляя послушание, dann erweist der Mensch den Gehorsam. Совершает это служение. Vollbringt diesen Dienst. И происходит чудо. Und es geschieht ein Wunder. Как вы думаете, кому воздаст славу человек, который молился с возложением рук? Wie denkt ihr, wem wird der Mensch, der mit der Hand auflegen gebeten hat, die Ehre geben? Он воздаст всю славу Господу. Er gibt die ganze Ehre dem Herrn. Он скажет: это была не моя инициатива. Er sagt: das war nicht meine Initiative. Это не было моим желанием. Das war nicht mein Wunsch. Инициатива изошла от Бога. Die Initiative kam von Gott herab. Что он сделал? Он послал меня. Was hat getan? Hat mich gesendet. Описание говорит, кого он посылает. Und die Schrift sagt, wen sendet. Тому он не мерой дает духа. Den gibt auch maßlos den Geist. Но если вы акцент перенесете и все отдадите человеку, aber wenn ihr die Akzent